Hörverständnisübung Nummer 17. Interview mit einem Bürgermeister. Die Stadt Günzelfingen soll ein großes Erholungszentrum bekommen. In einem Interview gibt der Bürgermeister der Stadt, Dr. Meixner, genauere Auskünfte über das Projekt. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer kleinen Mittagschronik folgt nun ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Günzelfingen. Grüß Gott, Herr Dr. Meixner. Grüß Gott, Herr Müller. Herr Dr. Meixner, Ihr Plan, in Günzelfingen eine große Erholungs- und Sportanlage zu bauen, in einem Ausmaß, wie es bis jetzt von keiner Stadt dieser Größe in Bayern erreicht wurde, hat Aufsehen erregt. Mhm. Die Neugier ist gestiegen und unsere Hörer interessiert es natürlich sehr. Wie weit ist das Projekt, wie weit sind die Pläne gediehen? Ja, Herr Müller, wie Sie wissen, haben wir in der letzten Zeit, in den letzten Jahren sogar öfter über dieses Projekt gesprochen, auch in den Stadtratssitzungen. Und nun hat sich kürzlich eine Gelegenheit ergeben, wir können billig Bauland ankaufen, nicht wahr? Dadurch kommt dieses Projekt auf uns zu. Es geht jetzt darum, dass wir die besten Pläne für so eine Anlage herausfinden, nicht wahr? Die Architekten, sind das hiesige Architekten oder kommen sie aus anderen Städten oder sogar aus ganz Deutschland? Ja, wir haben zwei Architekten aus Günzelfingen, einen Mindelheimer Architekt und einen Augsburger Architekt. Einen Architekten aus Augsburg, nicht wahr? Der dritte Plan des Augsburger Architekten, wenn ich mich recht erinnere, der die terrassenförmige Aufgliederung vorsieht. Darf ich Ihnen diese Pläne vielleicht kurz einmal erläutern, nicht wahr? Es ist so, wir wollten also eigentlich ein Zentrum bauen mit dem Schwerpunkt auf Sport, nicht wahr? Mit Tennisplätzen, mit einer Schwimmhalle, einer Turnhalle, eventuell auch Reit- und Spazierwegen, nicht wahr? Also einem Komplex von Hallen und Plätzen. Ja, genau. Dieses terrassenförmige Projekt hat den großen Vorteil, dass es uns großen Platz lässt, viel Platz lässt für eben diese Anlagen, diese Reit- und Spazierwege, Plätze, Tennisplätze und so weiter. Mhm. Das ist sehr positiv. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, dass so etwas entsteht wie ein, wenn ich mal sagen darf, wie ein Erholungsblock, nicht wahr? Ein sehr hohes Gebäude, das die Silhouette unserer Stadt zerstören könnte. Das andere Projekt sieht vor, dass man die ganze Sache etwas mehr auseinanderzieht. Also aufteilt. Aufteilt, ja, genau. Aber dadurch verlieren wir natürlich etwas Platz für die Anlage, nicht? Ja, wer entscheidet über die Pläne? Und wann ist mit dieser Entscheidung zu rechnen, Dr. Meixner? Ja, also mit dieser Entscheidung ist ganz sicher auf unserer nächsten Stadtratssitzung zu rechnen. Schwierigkeiten haben sich auch ergeben bezüglich der Finanzierung, Herr Bürgermeister. Ja, wir sind in der Landesregierung in München vorstellig geworden. Und es ist jetzt so, wir können ganz sicher mit einem Zuschuss von 1,5 Millionen Mark rechnen. Darüber hinaus haben sich noch einige Privatfirmen glücklicherweise bereit gefunden, sich an diesem Projekt finanziell zu beteiligen. Das ist ja sehr erfreulich. Ja. Ich kann also nur noch fragen, wann kann es losgehen? Ja, wir hoffen, dass der Baubeginn im nächsten Frühling ist, dass es dann wirklich losgehen kann. Herr Dr. Meixner, vielen Dank für das Gespräch. Und ich kann Ihnen also nur wünschen und mit Ihnen hoffen, dass der Bau dieser schönen Anlage im nächsten Jahr wirklich beginnen kann. Dankeschön, ja.